Über diese Tatsachen kann schließlich selbst das freimaurerische Bundesblatt nicht hinwegsehen. Es gibt zu, dass die ausländischen Großlogen Brutstätten des Hasses gegen das Deutschtum sind. Insbesondere die spanische Großloge, die ganz unter dem Einfluss des Großoriente von Frankreich, Italien und Portugal stehe. Ja, das Bundesblatt gesteht sogar offen ein, dass von den Großorienten der romanischen Länder jene Hetze ausgeht, die Spanien in den furchtbaren Weltkrieg hineinzerren soll. Einige weitere Tatsachen dieser Art seien hier verewigt. Ende April 1917 erließ die Reformistenpartei eine lange Kundgebung zugunsten des Bruches mit Deutschland. Wer war der anerkannte Führer der Reformistenpartei? Der Ministerpräsident Spaniens, Bruder Romanones, ein Freimaurer. Sein Leibblatt, die freimaurerische Zeitung Diario Universal, begrüßte daher auch den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Weltkrieg mit offenkundiger Freude. Allein Bruder Romanones wurde gestürzt, als rechtzeitig bekannt wurde, dass er die spanische Handelsflotte den Engländern ausliefern wollte. Ferner, am 27. Mai 1917 fand im Stierzirkus in Madrid eine große Versammlung statt, die ebenfalls den Abbruch der Beziehungen zu Deutschland forderte. Wer war der Hauptredner des Tages? Wieder ein Freimaurer, Dr. Alexander Le Roux, der uns als Kriegshetzer und Revolutionär bereits bekannt ist. Er führte unter anderem damals aus: Wie die russische Revolution gezeigt hat, stehen wir jetzt vor der Frage Monarchie oder Republik. Die spanischen Freimaurer beschäftigten sich zu jener Zeit allen Ernstes mit dem Gedanken eines Staatsstreiches. Dies geht auch aus dem englischen Blatt John Bull hervor, das am 13. Juli 1917 sich zu der Prophezeiung versteigt, die Tage des Königs Alfons des 13. als Herrscher von Spanien seien gezählt. Dabei darf nicht übersehen werden, dass in Spanien die silbernen Kugeln Sir Edward Greys genauso rollten wie in Portugal, in Italien, in Holland, in der Schweiz und so weiter. Ende August 1917 gab es neuerdings schwere Unruhen in Madrid, Barcelona, Bilbao und so weiter. Der Aufstand kostete etwa 400 Tote und ging merkwürdigerweise von den Arbeitern und Gewerkschaftern aus, die unter Beeinflussung Bruder Romanones den Krieg mit Deutschland forderten. Diese Tatsache muss besonders festgehalten werden. In Spanien verlangt die von Freimaurern aufgehetzte Arbeiterschaft den Krieg, in Österreich-Ungarn fordern die von Freimaurern geführten Arbeiter den Frieden. Gibt es ein wirksameres Zusammenarbeiten, um die Kaiserstaaten zu vernichten und überall die so heiß ersehnten Republiken einzuführen? Wenn Spanien von den Kriegsgräueln verschont geblieben ist, so hat es dies in erster Linie dem deutschfreundlichen Ministerpräsidenten Maurer, dem Nachfolger des Bruder Romanones, und seinem friedliebenden König zu verdanken, wodurch wieder in einem Einzelfall der Beweis erbracht ist, dass es heutzutage nicht die Könige sind, die ihre Völker in den Krieg hineinhetzen. Die wirklichen Kriegshetzer sind überall die Freimaurer. Auch in Portugal haben die Freimaurer seit Beginn des Weltkrieges für die Franzosen Stimmung gemacht. Niemand anderer als Bruder Hervé war es, der dem portugiesischen Ministerpräsidenten Bruder Theophil Braga als den Urheber der franzosenfreundlichen Kundgebungen in Lissabon seit August 1914 bezeichnete. Hervé begrüßte daher auch die Wahl des guten Freundes Braga als einen großen Sieg für die Entente. Und Bruder Afonso Costa erklärte als Führer der Demokraten am 7. Juni 1915, dass die Demokraten eine nationale Politik verlangten und dass sie Portugals Teilnahme am europäischen Krieg geradezu als Grundlage ihres Programmes betrachteten. In den europäischen Krieg einzugreifen sei unerlässlich, je größer die Opfer seien, desto größer sei auch das Anrecht auf Ruhm und Entschädigungen beim Friedensschluss. In wessen Dienste Portugals Männer standen, sagt uns der unabhängige Portugiese El Privats: England wollte die Einfältigen glauben machen, dass ein Sieg Deutschlands das Ende der Freiheit bedeute. 25 Millionen wurden für diesen Zweck in Portugal ausgeworfen. Das Geld vermag alles über die öffentliche Meinung, denn die öffentliche Meinung ist die Presse und die Presse ist käuflich. Die silbernen Kugeln Edward Greys, von denen er gleich zu Beginn des Weltkrieges sprach, taten eben ihre Schuldigkeit. Aber nicht bloß in Portugal, nein, auf der ganzen Welt. Auch das verstand niemand besser auszudrücken als El Privats, von dem das geflügelte Wort stammt: England portugalisiert die ganze Welt. Damit wollte er sagen, England versetzt die ganze Welt in einen Zustand der schändlichsten Sklaverei. Und dies alles zur höheren Ehre der Freimaurerei. Der portugiesische Großmeister Bruder Magalhães Lima sagt jetzt ja klipp und klar: Der Sieg der Alliierten muss der Triumph der freimaurerischen Grundsätze werden. Die sogenannte Revolution in Lissabon von Mitte Mai 1915 war nichts anderes als ein freimaurerischer Gewaltakt, vom englischen Gelde bezahlt und mit Hilfe des Geheimbundes Formica Bianca, also weiße Ameise, durchgeführt, um Portugals Eintritt in den Weltkrieg zu ermöglichen. General Pimenta Castro, der dies bisher verhindert hatte, musste eben gestürzt werden, damit die Loge ihr Ziel erreichen konnte. Ein lehrreiches Beispiel für die kriegshetzerische Tätigkeit der Freimaurerei bildet weiters Rumänien. Zunächst sei festgestellt, dass bereits im Sommer 1913 ein Geheimvertrag zwischen Rumänien, Griechenland und Serbien zustande kam, der seine Spitze offen gegen Österreich-Ungarn richtete. Die vertragsschließenden Parteien waren vertreten durch drei Freimaurer: Bruder Maiorescu für Rumänien, Bruder Venizelos für Griechenland und Bruder Pasic für Serbien. Der rumänische General Coandra sagte im Januar 1914 darüber: Rumänien hat bereits die nötigen Schritte unternommen, um die rumänischen und serbischen Kanonen nach Ungarn zu bringen und jenen ungarischen Landesteil, der seit Jahrhunderten der unsere ist, sich einzuverleiben. Auch in Rumänien stammten die kriegshetzerischen Kräfte aus dem freimaurerischen Lager, so vor allem der übel beleumundete Bruder Tage Ionescu. Auch Bruder Cesar Ionescu ist Freimaurer, und zwar Großredner der Nationalgroßloge von Rumänien. Dergleichen Bruder Bratiano und Bruder Costinescu. Zur Zeit des Kriegsausbruches arbeiteten dort im Ganzen 16 Logen, von denen je 5 dem französischen und italischen Großorient unterstanden. Ein oberster Rat besteht natürlich auch. Er umfasst über 200 der angesehensten und einflussreichsten Mitglieder der Nationalgroßloge.